NDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. 1 Uhr nachts. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freie Themennacht heute. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Fatima und ist 20 Jahre. Hallo Fatima. Hallo. Schön, dass du da bist. Danke. Ja, über was reden wir beide? Was ist dein Thema? Es geht um einen spielsüchtigen Ehemann. Mhm. Wie lange? Wir sind seit 5 Monaten verheiratet, haben 2 gemeinsame Kinder. Warte mal, halt mal den Hörer irgendwie ein bisschen klarer, direkter an den Mund. Das klingt so ein bisschen verwuschelt. Ach so, und jetzt? Ja, fang mal an. Wir wollen es mal versuchen. Entschuldigung, mein Handy ist kaputt. Ja, ich mag das. Das klingt ein bisschen merkwürdig. Ich kann mir momentan kein neues leisten, wenn mein Freund hier alles verballert. Ja, also ihr seid, habe ich das gerade richtig verstanden, seit 5 Monaten verheiratet? Genau, richtig, ja. Und ihr habt Kinder? Genau, 2 Stück. 2 Kinder, die dann, ja, wie alt sind die? 3 und 1. Ah ja, okay. So, dein Freund ist spielsüchtig, sagst du? Dein genau, Mann. Er ist, ja. Wie lange ist er schon spielsüchtig? Seitdem er arbeitslos ist, also er ist jetzt seit circa 7 Monaten arbeitslos. Ach so, da fing das erst an. Genau, ja. Mhm. Was genau macht er? Beschreib's mir bitte. Spieliotheken, diese komische Fußballspiele, da kenne ich mich jetzt nicht genau aus. So Wetten? Genau, richtig, ja. Ja, ja. Und Casinos und einfach alles Mögliche. Er ist arbeitslos, das heißt, er hat extrem wenig Geld. Du hast wenig Geld. Woher nimmt er denn das Geld, um in all diesen Läden zu spielen und zu wetten? Ja, er teilt sich sein Arbeitslosengeld auf und auf den letzten Cent. Das ist schnell weg. Ganz schnell, ja. Aber es ist halt so, er hat einen Trank dazu, bevor er nichts gewinnt, geht er nicht so schnell da aus dem Laden. Und ich nehme mal an, dass er vielleicht auch ein paar Mal da was gewinnt. Ja. Ja, und das andere Geld, das weiß ich nicht, das ist das Schlimme. Hallo? Hallo? Ja. Das andere Geld, das haben wir nicht verstanden, was du gesagt hast. Das andere Geld, woher das andere Geld nimmt, das weiß ich nicht. Das heißt, es könnte sein, dass der sich verschuldet hat, ohne dass du es weißt. Wenn der sein ganzes Arbeitslosengeld schon rausschleudert in die Spielsucht, von was lebt ihr denn dann? Also ich bin auf die Hilfe meiner Geschwister angewiesen. Mhm. Das ist mir auch echt peinlich. Ich gehe da halt meistens hin und frage immer, ob die mir mal 50 Euro leihen können, dann mal 100. Und ist ja klar, die wissen dann genau, ich habe nicht genug Geld. Und dann sagen die immer, ja, behalt ruhig. Wir wissen ja, was für ein Ehemann du hast. Mhm. So, jetzt liegt natürlich ganz nahe, dass du mit ihm mal richtig Tacheles redest und sagst, mein Freund, so geht das nicht weiter. Hast du das schon gemacht? Das habe ich zigmal gemacht, aber irgendwie bringt es nichts. Ich habe auch... Wie reagiert er denn darauf? Aggressiv. Er sagt, was heißt aggressiv? Er sagt, ich wäre besteuert, er würde doch nicht spielen. Und dann frage ich ja, wo ist denn dein Geld? Ja. Und dann sagt er, ja, ich kaufe mir Zigaretten damit. Und wenn du sagst, ich brauche aber Geld hier für unsere Familie, die Kinder brauchen zu essen und wir müssen einkaufen? Ja, da streckt er mir vielleicht mal 10, 20 Euro oder so vor und sagt, ja. Da kommt man nicht weit. Genau, ja. Er wird aggressiv. Heißt das, dass er dich auch dann schlägt und körperlich? Nee, Gott sei Dank das nicht, aber er schreit halt ganz laut rum und fängt an, mich zu beleidigen. Macht er das vor den Kindern? Ja. Mhm. Macht er auch. Das heißt, im Moment hängt bei euch der Haussegen richtig schief und da ist viel Spannung in der Luft. Genau, und wenn ich seine Eltern drauf anspreche, sagen die immer, nein, super, überlass das ganze Geld. Obwohl wir wissen, dass das der Sohn ist, ja, mhm. weil er hat ja schon mal gespielt, davon wusste ich aber nichts. Mhm. Und dann sagt, sagen die Eltern immer zu mir, ja, ich würde das ganze Geld verballern und würde mir teure Schminke etc. damit kaufen, obwohl ich ein ganz natürlicher Mensch bin. Ja, also wie alt ist dein Freund? Der ist 28. 28. Das heißt, du gehst davon aus, dass die Familie ihn einfach schützt. Die wissen Bescheid und schieben dir aber die Schuld zu. Was das Ganze ja noch viel schlimmer für dich macht. Genau. Wie planst du jetzt weiter vorzugehen? Also ich glaube, ich muss den Schlussstrich wirklich ziehen, dass ich mich von ihm trenne. Weil ich war halt so an ihn gebunden. Es geht halt, das ist so eine kulturelle Geschichte. Es heißt ja immer, dass wenn die Frau sich von dem Mann scheidet, direkt Schlampe in unserer Kultur. Ich bin Muslimin. Ja. Und das ist halt immer dieses Schlimme daran. Mhm. Also das ist nach wie vor so, dass ihr Mädels, wenn ihr euch trennt oder von den Männern weggeht, dass ihr erstmal schlecht angesehen seid. Genau. Egal wie viel Mist die Männer gebaut haben. Genau das ist es, ja. Was rät dir denn deine Familie? Die wissen noch nicht so viel davon, weil ich habe ganz viele Brüder. Hm. Und wenn ich denen das erzähle, weiß ich, dass es eskaliert. Aber die kriegen das doch mit, da du so wenig Geld hast. Müssen die doch irgendwie wittern, dass da was nicht stimmt. Ja, ich habe mal gesagt, ja, ein paar Mal habe ich gesagt, ja, ihm wurde das Konto gestohlen oder immer mit blöde Ausreden, so. Die keinen Sinn und Zweck haben. Die haben auch nicht wieder nachgeforscht oder so, haben die halt einfach mal ein bisschen vorgestreckt, aber langsam muss ich wirklich den Schlussstrich ziehen. Du hast gerade gesagt, wenn die Brüder das wissen, dann passiert irgendwas. Was passiert denn dann? Ja, die werden dich auf jeden Fall schlagen. Die werden ihn schlagen? Genau, die werden, ja, aggressiv vorgehen. Das heißt, deine Familie steht auf deiner Seite und glaubt dir auch. Genau, ja. Sag mal, Fatima, wie war das denn jetzt, bevor das mit der Spielsucht losging? Wie war denn eure Beziehung bis dahin? Da war die wirklich super. Also er hat gearbeitet, hat sich auch gut um die Kinder gekümmert, muss ich sagen. Mhm. Er hat mir auch im Haushalt geholfen und alles drum und dran. Aber jetzt, seitdem er arbeitslos ist, ist das wirklich... ich wiederhole nochmal, das sind 5 Monate, ne, ungefähr. Genau, genau. Das ist jetzt ein totaler Chaos. Also Fatima, wenn du das für dich schon so, dass du, wenn du innerlich schon so weit bist, dass du sagst, ich will mich eigentlich von dem trennen und ich sehe keine Chance, mich mit dem zu einigen, der ist nicht erreichbar, mit dem kann man nicht reden. Dann gehe ich mal davon aus, dass schon viel in dir passiert ist, wenn du jetzt schon in so einer krassen Entscheidungsphase bist. Oh, das stimmt, ja. Und ist es wirklich so, dass du keine Möglichkeit siehst, dass ihr beiden vernünftig miteinander redet? Nee, gar nicht. Ich habe ihn schon so oft drauf angesprochen. Er kommt ja immer heulend an. Wenn ich ihn drohe, mich zu trennen, kommt er dann immer an und heult sich die Augen voll, von denen er würde sich ändern. Und wir haben doch Kinder, aber er ändert sich wirklich nicht. Und das geht vielleicht 3-4 Mal die Woche so. Und ich habe wirklich keine Kraft mehr. Das heißt, du glaubst ihm auch nicht mehr? Ich glaube ihm nicht. Wenn du dich von dem trennst, was passiert dann? Wie wird er sich dir gegenüber verhalten? Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich weiß es wirklich nicht. Hast du Angst? Ich habe vor der Kultur ein bisschen schon, ja. Also Angst insofern, dass er dir auch irgendetwas antun könnte? Ich glaube, so weit würde er nicht gehen. Er sagt ja auch immer, ich liebe dich und wir dürfen uns nicht trennen, aber ich meine, wenn er mich lieben würde, würde er diese ganze Scheiße nicht bauen. Wie ist denn das jetzt in den letzten 5 Monaten gelaufen, so im Punkto Sex? Habt ihr noch Sex miteinander? Nee, gar nicht. Will er das? Ja, er will, aber ich will es nicht. Und das akzeptiert er dann, wenn du nicht willst? Nicht so wirklich. Er versucht immer wieder und immer wieder, aber ich sage immer nein. Die Pfoten bitte weg. Und irgendwann geht er dann auch? Also es ist nicht zur einer Art Vergewaltigung noch nicht gekommen? Nee, Gott sei Dank noch nicht. Fatima, ich kann dich nur ermutigen, wenn du das für dich innerlich so entschlossen hast und du bist in der ganzen Sache so drin. Normalerweise würde ich sagen, nach 5 Monaten ist das vielleicht ein krasser Schritt, sich gleich zu trennen. Da sollte man erstmal versuchen, vielleicht in eine Paarberatung zu gehen. Aber ich glaube, das schlage ich euch gar nicht vor, weil er das sowieso nicht machen wird. Nee, er wird das nicht machen. Ja. Ich Ich habe ihm ja auch empfohlen, Therapie zu machen. Ja. Aber er sagt, nein, das wäre doch was für kranke Menschen. Ich bin doch nicht krank. Mhm. Dann aber könntest du dir denn auch vorstellen, dass du erst mal gehst, in der Hoffnung, dass man ihn dadurch vielleicht wachrüttelt? Und das könnte klappen, ich weiß nicht. Und wenn er sich bessert, dass du vielleicht dann irgendwann zurückgehst? Das Problem ist, ich weiß nicht, ob er sich ändert. Es ist wirklich ganz schwer, bei ihm einzuschätzen. Ich spreche immer wieder seine Eltern drauf an, sagt, bitte redet mit eurem Sohn, das geht so nicht weiter. Ja. Die sagen, die haben mich ja von Anfang an nicht akzeptiert, ne? Aha. Die wollten mich gar nicht, ne? Warum? Das weiß ich nicht. Das weiß ich wirklich nicht. Fatima, ich finde, dass gerade ihr Mädels, die ihr mit muslimischen Wurzeln hier in Deutschland lebt und auch Deutsche ja seid im Prinzip mittlerweile, ja, dass ihr auf euer Recht bestehen müsst, dass ihr gleichberechtigt leben müsst. Und lasst euch von dieser Macker- und Macho-Kultur nicht niedermachen. Geht euren Weg. Und wenn irgendwelche komischen Leute euch schlecht anschauen und euch als Schlampen bezeichnen, dann ist das deren Problem, nicht dein Problem. Wenn du dich unwohl fühlst, dann geh. Geh deinen Weg, geh dein Leben. Und wenn deine Familie auf deiner Seite ist, ist das doch schon mal ganz gut. Ja, das ist wirklich so. Ich werde auch jetzt wirklich den Schlussstrich ziehen. Ich habe wirklich keine Kraft. Jetzt ist er auch wieder weg, wahrscheinlich wieder am Spielen. Er ist nicht zu Hause. Mhm. Seit 6 Uhr ist er draußen. Also es geht jeden Tag immer wieder dasselbe. Und er kommt verstunken nach Hause, stinkt nach Zigaretten und alles drum und dran. Da weiß man, dass der sich in einer Spielothek aufgehalten hat. Ja, ja. Also Fatima, ich habe dir klar meine Meinung gesagt. Ich biete dir sehr gerne an, dass du auch noch ein paar Worte mit meiner Psychologin, die hier im Hintergrund arbeitet, sprichst. Möchtest du das? Ja. Gerne. Dann bitte ich dich aufzulegen und dann wird die Sabine dich gleich anrufen. Ich wünsche dir viel Kraft, das durchzuziehen und mach dein Ding, geh deinen Weg. Danke und tolle Show, wirklich. Dankeschön. Alles Liebe und dich, alles Gute. Danke, ebenso. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Das war eine schlechte Leitung. Jetzt wollen wir mal hoffen, dass die nächste Leitung besser wird. Hier ist nämlich die Irene und die ist 70. Guten Morgen, Irene. Ja, guten Morgen, Domian. Dich höre ich sehr gut. Ich hoffe auch, dass die Leitung besser ist. Ja. Irene, ich freue mich, dass du da bist. Über was reden wir beide? Ja, du hast ja gestern aufgerufen um diesen Hassprediger. Da hatte ich gestern Abend schon angerufen. So ist es. In Berlin. In Berlin, in Neukölln. In der Al-Nur-Moschee. Genau, inzwischen weißt du das ja auch, ja, denke ich mal. Ich denke, du hast dich da auch ein bisschen jetzt schlau gemacht. Ja. Ne? Ich bin in so einem Forum, das nennt sich 50+, und da werden halt eben auch so Blogs geschrieben. Ja. Und da hatte gerade einer vorher über diesen Hassprediger geschrieben. Daher wusste ich das jetzt. Mhm. Ne? Hatte das hier auf meiner Internetseite. Ne? Und hat natürlich auch, ich weiß nicht, ob du jetzt so einige Sätze aus dieser Hasspredigt inzwischen gelesen hast. Irene, ich schlag mal vor, ich lese mal ein paar Zitate vor, dann wissen die Leute, die das noch nicht gelesen haben oder gehört haben, worüber wir beide sprechen. Soll ich das mal eben machen? Kannst du machen. Gut. Also, ich habe das auch aber hier auf dem Schirm. Gut, aber ich lese mal eben kurz hier vom Flügel aus vor. Also es gibt einen Prediger in der Moschee in Berlin-Neukölln, der seit einigen Monaten dort schon predigt. Genau. Und unter anderem sowas hier predigt. Eine Frau darf nicht den Sex mit ihrem Mann verweigern. Sie darf keine Ausreden oder Vorwände benutzen. Wie schon der Prophet und viele anderen Gelehrten gesagt haben, wenn ein Mann seine Frau ins Bett ruft und sie sich verweigert und einschläft, dann verfluchen sie die Engel. Genau. Oder weiter, ein weiteres Zitat, eine Frau darf niemals Nein sagen, unter keinen Umständen, nicht mal, wenn sie ihre Tage hat. Es gibt nichts, das sie ihrem Mann davon abhalten darf, ihren Körper zur Verfügung zu stellen und zu benutzen. Er muss nur ihre Vagina und ihren Anus vermeiden, dafür kann er den Rest ihres Körpers zum Vergnügen nutzen. Ja. Ich, und so weiter und so weiter. Ja, da ist ja noch, denn das geht ja noch radikaler immer weiter. Das ist, dass die Frau nicht allein aus dem Haus gehen darf, nicht irgendwo schlafen darf. Das Haus nicht und ohne seine Erlaubnis verlassen, unter keinen Umständen irgendwo anders übernachten, keinen Job annehmen. Also das ist ja das ist ja tiefstes Mittelalter, oder da fällt mir gar nichts mehr zu ein, muss ich dir wirklich sagen. Wie empfindest du das? Wie ordnest du das ein, dass in einer Moschee in Deutschland, in unserer Hauptstadt, solche Sachen gepredigt werden dürfen? Das kann ich dir nicht sagen, aber es ist ja auch eine Hochburg der Salafisten, diese Moschee. Ich habe hier noch ein Zitat von einem Islamwissenschaftler. Ja, von diesem Gaban da. Genau, Gaban. Der sagt, es ist ein Zitat, er hat zur Bild-Zeitung gesagt, er sagte, hier wird der radikalste Islam gepredigt und versucht, die Frau zu unterdrücken, zu versklaven und das allmächtige Patriarchat durchzusetzen. Seine Predigt ist eine Kriegserklärung gegen jede Frau und ein Verstoß gegen unser Grundgesetz. Ja. So sagt er. Ja, jetzt weiß man auch nicht, was man wieder von diesem Mann halten soll. Ja, ehrlich gesagt weiß ich nicht viel über den Mann. Der ist auch Muslim und kommt, glaube ich, aus Ägypten oder was ich vorhin gelesen habe. Der Prediger? Nee, dieser der Wissenschaftler. Der Mann, dieser Wissenschaft. Also weißt du, das ist ja alles ein bisschen, es ist ja alles immer etwas undurchsichtig, dieses Ganze. Ne? Du weißt ja gar nicht, wem du da so glauben sollst. Also ich habe da immer, auch wenn sich da so muslimische Männer so hinsetzen, die ein höheres Amt haben und dann immer sagen, ja, und sie respektieren die Frauen. Also da habe ich immer so ein bisschen so meine Zweifel. Das heißt, ich glaube, die predigen auch Wasser und trinken Wein, habe ich oft das Gefühl. Wenn du sowas liest oder das gesehen hast, dieses Video auch, wie empfindest du das? Welche Gefühle hast du dabei? Ja, ich habe ja auch in den Blog geschrieben, da wird mir übel. Da wird mir einfach nur übel, wenn ich sowas lese. Und dass dieser Mann, der darf ja weiterhin predigen, auch in dieser Kirche. Er hat jetzt im Februar, darf er da noch zweimal predigen. Dass das nicht unterbunden wird von dieser Moschee. Also die wollen es ja, Domian. Die wollen es ja. Also ich muss dir sagen, abgesehen von dem Unverständnis oder der Empörung, die ich dabei empfinde, macht es mir auch große Sorgen. Das hat eine politische Komponente, finde ich, dass so etwas eben, wie du gerade gesagt hast, in einer Moschee gepredigt werden darf, mit Zustimmung der Oberen der Moschee. Und genau. Dann, dass dieses Video dann auch noch auf die Internetseite der Moschee gesetzt wird, das ist schon ein großer Affront gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, finde ich. Ja, da stimme ich dir völlig zu. Also, dass das sowas reingestellt wird noch ins Internet und die Bildzeitung, die sich natürlich da total drauf stürzt, ne, das ist natürlich klar, das ist ja wieder was Reißerisches auch. Das Schlimme aber daran ist, dass natürlich jetzt wieder 98% der Muslime unter so einem Prediger leiden müssen. Denn die große Mehrheit der Muslime sieht das natürlich nicht so. Das glaube ich auch. Nein, auf keinen Fall. Aber das ist ja jetzt wieder so für mich dann wieder so, wo man dann wieder Zweifel bekommt und sagt, was ist denn nur wirklich? Obwohl, man muss es dann schon differenziert auch betrachten. Ne? Und da muss man auch vielleicht seinen normalen Menschenverstand und die Logik dann wieder einsetzen und sagen, ja, okay, das ist ein Mann, der ist also aber total dann, verquert, gut, ne? Aber dann und muss radikal. Man, ja, aber dann muss man auch an das Verantwortungsbewusstsein der leitenden Person einer solchen Moschee appellieren. Genau, und das verstehe ich nicht. Sie wissen, was für eine Signalwirkung das nach außen hat und dass sie da nicht vorsichtiger mit umgehen, dass so jemand einfach gar nicht eingeladen wird nach Deutschland. Ja, aber der pendelt ja immer zwischen, der kommt aus... ich meine auch Ägypten, ne? Auch aus Ägypten, ich mein, und ist ja ein Scheich, ne? Und hat auch Kinder und hat Frauen. Ja, da möchte ich mal wissen, Wir haben ja viele muslimische Zuschauer und Zuhörer. Das würde mich jetzt sehr interessieren, wie ihr das findet. Ihr habt das bestimmt auch alle mitbekommen. Ich habe es ja nur gerade noch mal vorgelesen. Ruft doch bitte dazu auch an und sagt mal eure Meinung, wie das bei euch ankommt und welche Meinung ihr dazu habt. Das Wäre doch interessant, ja, die können ja noch viel mehr dazu sagen. Genau, genau. Ich als Deutsche und als freie Frau, weißt du, ich bin 70, ich bin nie verheiratet gewesen, ja. ich hab einen Sohn, den habe ich alleine großgezogen. Wobei also ich nochmal unterstreichen möchte, viele, viele Muslime sind auch Deutsche, ne? Das ja, müssen wir klar sagen. Also, ja, das schon. Ja, das war ja diese Frau, die du eben da gehabt hast. Zum Beispiel, ja. Ne? Ja. Die steht aber auch irgendwie so unter, ja, ich denke, so ganz frei entscheiden kann die sicherlich auch nicht. Du bist eine interessierte Bürgerin, hast das gesehen und dich empört darüber. Ja, total. Und also ich sage, es ist tiefstes Mittelalter. Ja. Das ist ein Affront gegen uns Frauen, wie schlimmer nicht sein kann. Gerade in der jetzigen angespannten Debatte durch Frankreich darf sowas nicht passieren. Nein, ja, da muss man doch sagen, während den Anfängen. Ich glaube, dass viele, die hätten sowas überhaupt nicht, der hätte gar nicht auftreten dürfen. Ich glaube, dass viele gemäßigte und liberal gesonnene Muslime jetzt auch sehr empört sind darüber. Da bin ich hundertprozentig sicher. Und sich ärgern, dass das passiert. Ich glaube, das gibt ein Für und ein Wider bei den Muslims. Ja. Das also, glaube ich mit Sicherheit. Wir hören, wir sind mal gespannt, wer sich bei uns noch meldet. Ja, das würde mich auch mal interessieren, genau. Was die Frauen dazu zu sagen haben. Oder auch die Männer. Männer nicht. Ich würde auch sehr gerne mit einem muslimischen Mann dazu mich unterhalten. Wir verfolgen das Ganze. Wenn das denn ehrlich ist, ja. Na, davon gehen wir jetzt aus. Liebe Irene, vielen Dank für deinen Anruf und alles Gute. Ja, wünsche ich dir auch so. Dankeschön, tschüss. Okay, tschüss. Ciao. 0800 220 50 und hier ist die Christine. Die Christine ist 48. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Hallo Christine. Ja, du hast mich angerufen. Warum? Ja, ich hatte gestern so ein ganz, ja, ich hatte ein Schlüsselerlebnis. Da hatte ich heute recht dran zu knabbern. Ich muss im Vorfeld sagen, mein Mann und ich, das sind zwar der Ehe verheiratet, wir sind Zwinger. Ich verstehe dich schlecht. Du hattest ein Schlüsselerlebnis oder dein Mann? Ich hatte gestern ein Schlüsselerlebnis. Du hattest ein Schlüsselerlebnis? Ja, und zwar folgendes, wir sind also Swinger beide. Swinger. Jetzt nicht übermäßig, ab und zu, es macht mal ganz Spaß. Hm. Ist auch jetzt nicht, dass wir irgendwie Langeweile hätten in unserem Eheleben. Es ist ganz einfach ungezwungen, man geht in die Sauna, man geht mal in den Pool, wenn sich irgendwas ergibt, also es kann vieles sein, nichts muss. Christine, ich habe eine Bitte, geh mal mit dem Mund nicht so nah an den Hörer, das pluppt so, dass ich dich fast nicht verstehen kann. Okay, ist das gestern so? Ja, wir versuchen es. Und gestern meinte mein Mann, er ist nach Hause gekommen, er hätte ganz einfach jetzt Lust mal, dass wir irgendwie Besuch bekommen, vielleicht einen netten Bienenmann, das würde ihm Spaß machen. Also, ja, ich habe gestimmt. Ich verstehe es nicht. Ich kann dich nicht verstehen. Dein Mann hat gesagt, er möchte einen Biermann dazu nehmen. Ja, bei uns zu Hause. Bei euch zu Hause, ja, okay. Ja, ich habe dem zugestimmt. Ich wollte es eigentlich gar nicht so, aber ich habe mir gedacht, ja gut, okay, den lieben Frieden will, machst du ganz einfach mit. War dann am Anfang irgendwie auch ganz nett, war dann noch ziemlich witzig, weil wir kannten uns bereits schon. Wir haben uns schon mal vor ein paar Jahren getroffen. Mhm. Und wie es dann eben so war, ist dem guten Mann der Kondom geplatzt. Mhm. Ja, ich bin dann natürlich gleich hochgesprungen. Ja, was macht man im ersten Moment? Ich war sehr panisch. Da bin ins Bad, habe mich geduscht und Intimwaschungen und sonstiges gemacht. Mhm. Und kam zurück und schaue so meinen Mann an und dann meinte so ganz lapidar, ja Mai, jetzt ist er halt geholfen, der Kondom, jetzt kannst du ja ohne. Er hat gesagt, jetzt ist es gerissen, das Kondom, jetzt kannst du ja auch ohne. Ja, jetzt kannst du ohne. Nach dem Motto, es ist ja schon passiert. Eben. Und dann habe ich ihn bloß angeguckt und habe gesagt, weißt du, wenn ich einmal in die Steckdose lange, ich kann zweites Mal reinlangen, ich muss auch kein drittes Mal reinlangen, bis ich den wichtigen Schlag bekomme. Und da ist mir dann erstmal so auf diese Respektlosigkeit, dieses Punkt zu lieben. Ihr seid, Entschuldigung. Ihr seid, das hast du gerade gesagt, lange schon Swinger. Wir sind seit 3 Jahren Swinger. Seit 3 Jahren? Das ist nie passiert. Christina, musst du eigentlich flüstern? Ja, er ist irgendwo in der Wohnung. Ich weiß nicht, ob er im Bett ist oder. Er ist in der Wohnung. Ich habe keine Kraft. Ich habe es so geschehen lassen, wie es sollte. Und wo ich dann gedacht habe, gestern irgendwie, komm du, was macht man jetzt da? Einfach bloß diese Panik mit mir zu teilen. Ich meine, es muss ja nichts sein. Gut, ich muss den Test jetzt machen, für mich auch. Aber dann zu sagen, es ist doch jetzt eh egal, jetzt kannst du doch ohne. Es ist so eine Ungeheuerlichkeit zum ersten Mal passiert? Ja. Also ich hatte heute den ganzen Tag dran zu klappern und dachte mir, na gut, ich habe eigentlich immer versucht, das alles so zu machen, wie ich jetzt möchte. Ich meine, ich bin ein Mensch, ich mache auch Fehler, ist ganz klar. Aber ich hoffe, ich denke mal, vielleicht hört es die eine oder andere Frau und die lässt sich da nicht so reinpressen. Weißt du, wie ich meine? Christine, ich muss jetzt was ganz Unangenehmes machen. Es fällt mir extrem schwer, dich zu verstehen. Und ich kann mich deshalb nicht richtig mit dir unterhalten, weil mir so viel... Tut mir leid, es ist das Handy. Das tut mir wirklich sehr leid. Deswegen schlage ich jetzt mal Folgendes vor, weil ich dich nicht auf keinen Fall hier so abwimmeln möchte. Ich habe das Grobe verstanden und bin auch empört, so wie du, dass er das zu dir gesagt hat. Kann auch deinen Schmerz sehr verstehen. Jetzt müsste man eingehend darüber beraten, wie das jetzt weitergeht. Ich möchte dich um Verständnis bitten, dass wir das im Hintergrund durchführen. Natürlich, ist ganz klar, selbstverständlich. Ja. Dann möchte ich. Wie gesagt, ich hoffe, dass es hört die eine oder andere Frau. Man kann einfach nicht immer bloß funktionieren und sich in irgendwas reinpressen lassen. Das verstehe ich sehr gut. Das soll auch nicht so sein. Ja. Sag's mir vielleicht nochmal, wie lange ihr verheiratet seid? Oder zusammen seid? 6 Jahre sind wir verheiratet. 6 Jahre. Ja. Gut, Christine, das machen wir jetzt mal so, wie ich es gerade vorgeschlagen habe. Ich bitte dich aufzuhören. Aber ich danke dir trotzdem. Ich bitte um Verständnis, dass wir es jetzt... Ich verstehe es doch. Ja. Kein Thema. Christine, du legst bitte auf und wir melden uns gleich wieder bei dir. Okay, danke. Tschüss. Ciao. Mann, das haben wir aber heute was mit den Leitungen. Jetzt bete ich, dass die nächste Leitung aber klarer wird. Hallo? Justin, guten Morgen. Hallo. Ja, Justin, 16 Jahre, guten Morgen. Justin heiße ich. Justin, ich bitte dich. Genau. Entschuldige. Domian oder Jürgen? Wie du möchtest. Okay, dann Domian. Dann Domian, genau, würde ich dann auch so sagen. Wie Justin, geht's dir? Danke. Danke der Nachfrage. Und dir? Ja, auch ganz gut. Dann können wir wieder auflegen. Nein. Mein Lieber, um was geht's? Genau, und zwar geht es um Folgendes. Ich wurde aus meiner Familie genommen, weil mein Vater mich geschlagen hat und meine Mutter sich zugesoffen hat. Und ich bin jetzt in der Jugendhilfeeinrichtung, habe auch eine sehr schlechte Vergangenheit, habe mehrere Jugendstrafen und habe auch am Wochenende im Knast verbracht. Und Uiuiui, wann bist du denn rausgenommen worden aus der Familie? Ja, ich schätze mal so vor 3,5 Monaten ungefähr. Ah ja. Ja. Und wieso warst du im Knast? Wegen Körperverletzung und Diebstahl und so weiter. Ich habe mich einer Nazi-Gruppe angeschlossen in der Schule. Mhm. Ich wusste nicht, dass es eine Nazi-Gruppe ist, sonst hätte ich das auch gar nicht gemacht. Aber ich hatte nicht so viele Freunde. Wie kann man das denn übersehen? Ich weiß es nicht. Also die sehen ja auch gar nicht wie Nazis aus. Also haben auch keine Hakenkreuze überall oder irgendwo gemalt. Ich weiß es nicht. Mhm. Auf jeden Fall ist das so gewesen, dass ich mich dahinter angeschlossen habe. Ich musste eine Mutprobe machen und dann hatten die mich aufgenommen. Und wann hast du gemerkt, woran hast du gemerkt, wo du da gelandet bist? Also als erstes war es schon heftig, die Mutprobe. Ich musste mich auf dem Eisenbahngleis legen und 20 Sekunden bevor der Zug kam, musste ich dann weg. Ach du je. Ja. 20 Sekunden bevor der Zug. Wer hat dir denn das Zeichen gegeben, dass du wegspringen kannst? Also es sind 8 Leute in der Gruppe und die hatten sich dann in den Gebüschen versteckt und Und die haben dann gesagt, jetzt kannst du weglaufen? Richtig, ja. 20 Sekunden. Boah, 20 Sekunden ist wirklich nicht lang, wenn ein Zug auf einen zurast. Es war richtig heftig, ja. Aber ich wollte da einfach zugehören, weil ich hatte, wie gesagt, überhaupt keine Freunde und Wie musstest du dich denn da auf die Gleise legen? Ja, ich musste mich einfach gerade hinlegen auf dem Rücken und dann haben die mich gefesselt, also leicht gefesselt, nicht stark. So, dann hatte ich eine Schere mitbekommen und dann hatte ich mich losgebunden und 20 Sekunden hatte ich Zeit, von den Schienen wegzugehen. Naja, habe ich auch noch geschafft und dann... Achso, ja. du musstest dich selbst auch noch los befreien von der Fesselung. Ja, genau. Das heißt, wenn du das nicht geschafft hättest, wärst du tot? Ja. Boah, ist das krass. Und danach hat mich mein Vater noch mal wieder geschlagen, weil er das ja erfahren hat, weil die Polizei mich ja nach Hause gebracht hat. Naja, und... Okay, also die Mutprobe war nun wirklich extrem heftig. Das war heftig, ja. Aber da wusstest du ja immer noch nicht, dass das Nazis sind. Nein, ich wusste das nicht. Also danach war das so, dass ich zu einer Hausparty eingeladen worden bin. Mhm. Und die hat mich auch eingeladen und dann hatten die Nazi-Musik gehört und hatten überall Hakenkreuze. Ja, da war es dir klar. Genau, da war es mir klar. Und dann haben die mich gezwungen, Alkohol zu trinken mit so einem Schlauch. Ich weiß nicht, ob du das kennst, mhm. Mit einem Schlauch da. Ja, klar, kenne ich das. Genau, ich wollte das nicht. Und die hatten gesagt, sonst, ich sag das einfach mal, dann stechen wir deiner Mutter ab. Es war kein schönes Erlebnis. Und wie hast du denn die Kurve gekriegt, da wieder rauszukommen? Ich bin nur noch gar nicht raus. Ach, du bist immer noch dabei? Ja. Also das Problem, ich habe ein bisschen Angst. Weil wenn ich da rausgehe, was denn passiert? Also sie sind auch älter als ich, so 20, 22. Mhm. Wie gesagt, 8 Leute sind da drin. Und deswegen, ich habe auch, wie gesagt, mehrere Straftaten begangen. Also Körperverletzung, Einbrüche. Ich weiß nicht, kann ich nicht alles aufzählen. Was genau war die Tat, weswegen du jetzt im Knast gewesen warst? Was hast du da genau gemacht? Du meinst das Wochenende jetzt? Genau. Das war Körperverletzung. Ja, das hast du schon gesagt, aber was hast du da gemacht genau? Ach so, ich hatte einen kleinen Jungen geschlagen. Wie klein war der Junge? 8 Jahre alt. Das Problem war nur, dass er mein Handy geklaut hat und das dann weggeschmissen hat. Und er behauptet hat, dass ich das war. Mhm. Und ich dann halt aggressiv geworden bin, weil die Richterin hat mir ja schon 100 Arbeitsstunden gegeben. Also, weil ich vorher auch schon mal Körperverletzungen gemacht habe und ich auf dem Friedhof war und habe da 60 Stunden gemacht, nicht 100. Wie hast du denn diesen jungen, kleinen Jungen geschlagen? Naja, ich habe ihm eine Backpfeife gegeben, habe ihn geschubst. Das klingt ein bisschen harmlos. War es so harmlos? Für den Jungen anscheinend nicht. Das heißt, was war mit dem Jungen? Ja, hat ein blaues Auge gehabt. Also ist schwer verletzt war er nicht, aber dann ist er zu den Eltern gegangen und natürlich zu den Lehrern. Ja, aber... Und da warst du jetzt in Jugendarrest, oder wie? Richtig, für ein Wochenende. Für ein Wochenende nur. Mhm. Genau, erstmal für ein Wochenende so. Und dann hat die Richterin gesagt, wenn das normal passiert, dann will sie ein Gutachten erstellen, ob ich dann überhaupt irgendwie fähig bin oder so, oder ob ich in die Psychiatrie muss. Mhm. Irgendwie sowas war das. Deswegen, ich muss auch unbedingt da loskommen. Weil das ist echt wirklich schlimm. Diese Einrichtung, in der du jetzt im Moment bist, was genau ist das? Eine Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung. Ist das so eine Art betreutes Wohnen? Wie soll ich das erklären? Es ist eine Intensivbetreuung. Mhm. Also für schwer erziehbare Jugendliche. Mhm. Ne? Also von 10 bis 18 sind hier Leute dann. Und Wie fühlst du dich dort? Einsam. Also ich habe hier schon ein paar Bekannte und Kollegen. Wir spielen ab und zu mal PlayStation oder sowas, aber... Mhm. Und wie ist das Verhältnis zu den Erwachsenen doch, zu den Erziehern oder Mitarbeitern? Ich habe sehr schlechten Kontakt. Ich habe auch öfters mal einen Betreuer geschlagen, wenn er mir zu nahe kommen wollte oder mich fixiert hat. Also die fixieren ja auch manchmal, wenn ich irgendwie meine Bude zerlege oder so. Wie machen die das genau? Fixieren? Ja. Naja, also wenn ich meine Bude zerlege oder die Betreuer angreife oder so, dann schmeißen die mich auf den Boden und die Hände auf den Rücken und dann setzen sie sich auf mich drauf und irgendwann sagen die dann, das hat sich jetzt beruhigt und dann lassen die mich los und dann hole ich ein Messer und bedrohe die. Mhm. Also nicht immer mit einem Messer, aber... Also die Fixierung hält nicht lange an? Nein, also das ist, ich weiß nicht, es kommt immer drauf an, auf die Situation, wie lange. Das klingt ja alles so, als wäre dein Leben ziemlich aus den Fugen. Ja, sehr sogar. Das heißt, dir geht's alles andere als gut, sondern du bist sehr unglücklich eigentlich. Sehr unglücklich. Und meine Mutter, die trinkt, wie gesagt, nur. Und eigentlich will ich mit dir Kontakt haben. Die hat mir ja nichts getan, aber das nützt nichts. Das weiß ich, das wird auch nie was werden. Und mit meinem Vater will ich überhaupt keinen Kontakt mehr haben. Mhm. Und diese Gruppe halt, wenn ich da noch länger bleibe, dann mache ich noch mehr Straftaten. Und also ich habe auch schon mal im Haus eingebrochen, bin ich auch. Mhm. Wollte da was klauen. Habe ich aber nicht geschafft, weil die mich dann erwischt hatten und naja. Also so beginnt eine eine Knastkarriere, ne? Wie du es gerade schilderst. Ja, das sagt auch mein gesetzlicher Betreuer. Ja. Hast du da diesem Betreuer oder vielleicht doch irgendeiner Vertrauensperson das schon erzählt, dass du da in einer Nazi-Gruppe bist? Nein, also der Gruppenleiter weiß das hier. Aber die Betreuer, also die Pädagogen, die hier arbeiten, die wissen das nicht. Ne? Was sagt denn der Gruppenleiter, wie du dich jetzt da weiter verhalten sollst? Naja, also wenn das noch öfters passiert mit dem Ausrasten und so weiter, dann schmeißen die mich raus. Denn nee, ich meinte jetzt bezogen auf die Nazi-Gruppe. Was rät er dir zu tun? Ach so, ja, ich soll mich da abwenden von. Ich habe ihm das ja erklärt, dass das nicht einfach ist. Und ich weiß nicht, was passiert, weil die haben gesagt, dass sie meine Mutter abstechen wollen. Ich weiß nicht, ob die das ernst meinen. Ich habe keine Ahnung. Du bist ja doch relativ frisch dabei. Ja, kann man sagen. Das heißt, je frischer man dabei ist, desto schneller kann man sich auch wieder da rausziehen. Schwieriger ist es, wenn man da sehr lange bei ist, bei solchen Gruppierungen. Ja. Vielleicht findest du einen Weg. Ich glaube, wir können dir gleich ja noch ein paar Tipps geben, wo du dir da ein paar Ratschläge holen kannst, dass du da schon mal rauskommst. Das ist ja eine Baustelle in deinem Leben weniger, wenn du da raus bist. Denn du hast völlig recht. Bleibst du da drin, besteht die Gefahr auf weitere Straftaten. Ja. Aber überhaupt, wie soll es weitergehen? Wie wünschst du es dir? Ich wünsche mir eine Familie zu haben, aber das wird ja leider nichts mehr. Mhm. Ja, dass ich erstmal ja lernen, alleine klarzukommen, ne? Dass ich halt meine Sachen wieder mache, Schule und alles. Und ja, Schule gehe ich auch nicht ab. Also wie weit bist du? Welchen Abschluss hast du schon? Ich habe gar keinen Abschluss. Du hast doch keinen Hauptschulabschluss. Nein, ich bin noch in der Hauptschule. Mensch, Justin, damit bist du Eisenbahn. Ich habe morgen Schule. Dir ist klar, wenn du so weitermachst, kannst du dein ganzes Leben in die Mülltonne kloppen. Das sagen mir alle, ja, ich weiß. Und du hast jetzt schon so viel Scheiße erlebt. Hast du ja wirklich, was du mir jetzt gerade erzählt hast, ist schon. Also ich wurde auch vom 14-Jährigen missbraucht. Ja, siehst du, da kommt immer mehr hinzu. Das ist alles. Das heißt, da sind so viele traurige Sachen in deinem Leben. Das heißt, da müsstest du, was in deiner Kraft steht, wenn du die Kraft hast, alles Mögliche versuchen, dass du auf eine gerade Bahn kommst. Dazu, aber wie soll ich das alleine schaffen? Das ist ja das Problem. Pass auf. Und gerade Bahn heißt, dass du aus allen kriminellen Dingen dich rausziehst und dass du allen Ehrgeiz in dir aktivierst, den Schulabschluss zu kriegen. Ohne Schulabschluss schaffst du nichts später. Nee, überhaupt nichts. Hartz IV kriege ich denn ja. Ja. Das will ich auch nicht, überhaupt nicht. Ich habe da auch keine Lust drauf. Aber wie gesagt, ich habe wirklich nicht viele Freunde. Ne, weil ich verhalte mich auch nicht so wirklich wie ein Freund, weil wirklich, ich habe wirklich ein aggressives Verhalten, beleidige Leute ohne Grund, also nicht jetzt, die ich nicht kenne, aber ja. In der Einrichtung oder in der Schule oder so. Oder ja, wobei ich den Eindruck habe, dass man durchaus gut mit dir reden kann. Das heißt, ja, ja, finde ich schon. Das heißt, da ist entsprechend auch eine Intelligenz und auch ein Wille, vielleicht das Leben alleine hinzukriegen. Also ich mache einen Vorschlag, Justin. Das ist ja sehr viel bei dir. Das ist wirklich sehr viel. Deswegen möchte ich, dass wir uns ein bisschen Zeit für dich nehmen und dich gleich nochmal anrufen. Ja, das wäre auch ganz gut, ja. Dann kommen die Detailtipps. Mein großer Tipp an dich ist, raus aus der Kriminalität, rein in die Schule. Ja, will ich ja. Das Problem, aber was meinst du denn, was passieren kann, wenn ich jetzt einfach, also wenn ich jetzt sage, ich muss ja da so hingehen. Wenn ich jetzt einfach nicht mehr hingehe, dann verfolgen sie mich ja vom Schulweg und dann kriege ich auf die Fresse, auf Deutsch gesagt. Ja, auch da gibt es mittlerweile ganz gute Beratungsstellen, wie man aus solchen Gruppen geschickt rauskommt. Das möchte ich, dass wir dir das auch gleich sagen, okay? Okay. Mein lieber Justin, dann wünsche ich dir von Herzen viel Glück, dass du Boden unter die Füße kriegst. Ja, und du bist ganz nett, Dom. Ja. Ich freue mich, dass du das sagst. Ich bitte dich aufzulegen, wir melden uns gleich wieder. Weiß ich Bescheid. Wünsche dir noch einen schönen Abend, Dom. Dankeschön, dir auch. Tschüss. So, ihr Lieben, wir haben 1:39 Uhr und ich möchte euch gerne das Thema für morgen sagen. Das Thema morgen heißt Auf offener Straße. Ich möchte gerne mit euch darüber sprechen, was euch schon auf der Straße, eben auf offener Straße passiert ist. Zum Beispiel ein schwerer Unfall. Vielleicht seid ihr Opfer eines Verbrechens geworden. Vielleicht ist euch ein Exhibitionist schon mal begegnet oder ihr seid selbst so gestrickt und macht gerne Schweinereien auf offener Straße. Oder vielleicht arbeitet ihr auf der Straße als Stricher, als Hure oder auch als irgendetwas anderes. Oder vielleicht seid ihr obdachlos und müsst auf der Straße leben. Vielleicht stalkt euch auch jemand immer auf der Straße, dass euch immer jemand auf der Straße verfolgt. Oder vielleicht schlagt ihr Drogen um auf der Straße. Es gibt tausend Sachen, die auf der Straße passieren können. Wenn ihr gerne mit mir morgen darüber sprechen wollt, dann meldet euch bitte unter domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr an und auch gerne während der Sendung zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. Auf offener Straße, so heißt das Thema. Und jetzt machen wir weiter mit der freien Themennacht heute. Und hier ist die Katrin. Und Katrin ist 26. Guten Morgen, Katrin. Guten Morgen, Domian. Hallo Katrin. Um was geht's bei dir? Hallo. Ja, bei mir geht's um zwei Sachen. Und zwar hatte ich zwei Schicksalsschläge, die mich tierisch umgehauen haben. Einmal habe ich vor 5 Jahren meine Mutter relativ früh verloren. Die ist urplötzlich im Krankenhaus halt verstorben. Das heißt, deine Mutter ist sehr jung verstorben? Ja, sehr, sehr. Also sehr jung halt. Ich bin jetzt 26 und meine Mutter, die war erst 41 und konnte mich halt auch nicht von ihr verabschieden, nicht. Was war denn da passiert im Krankenhaus? Ja, die hat, normalerweise sollte sie zu einer Hüft-OP, aber die hat 2 Tage bevor sie die Hüft-OP bekommen hat, also bekommen sollte, hat sie dann einen Schlaganfall bekommen und ist dann ins Koma gefallen und Also in den Folgen des Schlaganfalls dann gestorben. Ja, sie war auch so oder so schwer krank gewesen, schon Jahre vorher. Und dadurch ist das, ich konnte mich halt nicht verabschieden, ne? Das war das Schlimmste für mich eigentlich dabei. Weil wir wussten ja, dass es irgendwann mal so sein wird, weil sie halt schwer krank war. Nur dass das dann so schnell ging, damit hat wirklich, also kein Mensch mit gerechnet, ne? Verabschieden das, konntest du dich nicht von ihr, als sie noch lebte. Hast du sie denn dann nochmal gesehen, als sie tot war? Nein, gar nicht. Ich sollte da auch gar nicht hin. Also ich habe mit meinem Stiefvater halt Kontakt nochmal und er sagt, es war besser, sodass ich dann halt auch nicht da hochgehen konnte und die halt auch nochmal zu sehen. Das bedauerst du auch im Nachhinein? Das bedauere ich sehr, weil ich sag mal so, ich habe mir die größten Vorwürfe gemacht, dass ich halt nicht mehr hin konnte. Weil ich selber schwer krank war, weil ich hatte eine Kehlkopfentzündung. Und damit konnte ich natürlich dann nicht ins Krankenhaus hochgehen. Verstehe, das geht da nicht. Das Tragische war halt dabei, dass ich das auch noch während der Arbeitszeit erfahren habe. Dass das halt sehr, sehr viele Menschen mitbekommen haben. Ne? Das war vor 5 Jahren. Das war ein schwerer Schicksalsschlag. Du hast aber gerade von zweien gesprochen. Ja, der zweite ist sehr heftig. Also ich habe letztes Jahr am 11. Mai habe ich meine kleine Tochter verloren. Eine Fehlgeburt gehabt? Genau, in der 20. Woche. In der 20. Woche? Wie genau ist das dann passiert? Was ist vorgefallen? Also es war eigentlich ganz normal, es war samstagsabends erst gewesen, da habe ich schon leichte Blutungen bekommen gehabt, da habe ich aber gedacht, okay, das ist halt normal die Blutung, die halt normal ist bei uns. Und hab mir da nichts bei gedacht gehabt. Und sonntags ging das dann halt immer weiter. Und immer stärkere Schmerzen gehabt. Und bin abends um 10:15 dann mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Aber da war es schon zu spät. Da war die Kleine innerhalb von 10 Minuten war sie dann da. Aber auch kein Herzschlag mehr und gar nichts. Also wir konnten da auch nichts mehr dran machen. Das heißt, sie war da, du hast sie gesehen. Ja, ich wollte es nicht sehen, weil ich hatte natürlich weil ich auch unter Schock stand. Und dann haben sie sie in ein Gefäß getan und mit runter in den OP-Saal genommen, weil da ist so eine Stelle, wo sie dann die Kleinen oder halt allgemein Tote dann dahin bringen. Wie groß war die Kleine? Wie viel Zentimeter? Die war 36 Zentimeter. Ja. In ein Gefäß? Was für ein Gefäß? Weißt du das? Das ist wie so eine Flasche. Und da tun sie dann halt, weil sie ja nur 36 Zentimeter groß war, haben sie die dann in das Gefäß getan und haben das Gefäß, und das war das Heftige, bei mir aufs Bett gestellt. Nein. So dass ich hatte gar keine Chance, gerade vorbeizugucken. Und du wusstest, dass dein totes Kind in diesem Gefäß war? Ja, das hatten sie mir ja dann gesagt, sie tun es jetzt ins Gefäß rein, haben es aufs Bett gestellt, fertig waren die damit, ne? Aber die wollten es doch eigentlich irgendwo anders hintragen. Das Gefäß. Ja, in den OP-Saal rein. Mhm. Aber das haben sie nicht gemacht. Haben sie ja nicht gemacht gehabt. Die haben es ja mit erst bei mir oben aufs Bett mitgestellt. Haben die es aus Versehen da stehen lassen? Das weiß ich nicht. Also ich stand so unter Schock, ich habe ja auch nicht mal geredet, danach gar nichts mehr. Aber Moment mal, was für eine Situation. Du hast gerade den Schock der Fehlgeburt hinter dir. Dann stellen die ein Gefäß auf deinen Spind, da liegt dein totes Kind. Nein, auf mein Bett. Also ich lag auf dem Bett schon drauf, weil sie mich ja relativ schnell in den OP fahren mussten. Mhm. Und auf das Bett haben sie das Gefäß gestellt und haben es dann halt mit runter in den OP-Saal mit reingenommen, weil sie da eine Stelle haben, wo sie weil die wollen wissen, durch was das passiert und so, ne? Ja, und das war extrem heftig. Das heißt, du bist mit dem Bett so durch die Flure und in den Aufzug gefahren worden und das Gefäß stand bei dir auf dem Bett. Genau. Du hast das Gefäß aber nicht aufgemacht. Nein. Ich war ja so der Mann, ich krieg dieses Bild, ich habe da ja drauf geguckt, ne? Boah, ich bin voll am Zittern gerade. Und da habe ich wirklich auf dieses drauf geguckt und habe dann halt, weil die war ja komplett schon ausgebildet, ne? Die hatte ja schon die Ärmchen, alles war ja da. Ach, du hast sie doch gesehen? Ja, in diesem Gefäß drinne. Nee, das hab ich ja gerade gefragt. Ich dachte, das Gefäß wäre verschlossen gewesen. Das ist eine Durchsicht, also es gibt ja zwei verschiedene. Das war durchsichtig. Okay. Genau. Ja. Und ich kriege dieses Bild, Domian, absolut nicht aus dem Kopf raus. Mhm, das glaube ich. Ich schlaf keine Nacht durch, ich habe Albträume, ich schreie nachts auf mittlerweile los, weil ich kriege dieses Bild, das kann man nicht vergessen, weißt du? Das glaube ich. Lag das denn so, dass du das ganze Kind sehen konntest? Also ich habe das Köpfchen gesehen und die Ärmchen und Beinchen, also ich habe alles da so gesehen und dieses Bild, das war schrecklich. Das Gesicht auch? Ja, das Gesicht, den haben sie irgendwie, ich habe nur den Kopf gesehen jetzt, also ich habe auch vieles hinterher gar nicht mehr realisieren können, weil ich habe ja am ganzen Tag auch gezittert und es war so schlimm für mich, Domian, weil, ich sag mal so, wir wussten ja auch gar nichts von der Schwangerschaft, das war ja das Traurige dabei. Wie, du wusstest nicht die ganze Zeit, dass du schwanger bist? Gar nicht, weil ich muss dazu sagen, ich bin ja schon einmal Mama, bin ich ja, glücklicherweise ganz glücklich, vom vierjährigen Kleinen, und das habe ich auch erst Anfang 8. Monat erfahren. Ach, wie bitte? Ab welchem Monat? Ich habe Ende 7., Anfang 8. Monat erst erfahren, dass ich schwanger war. Wie, und du hast im 8. Monat, im 7. Monat nicht gemerkt, dass du schwanger bist? Nee, ich hatte die erste Schwangerschaft, da habe ich absolut gar nichts gemerkt, weil ich habe normal die Blutung bekommen, jeden Monat alles ganz normal. Während der Schwangerschaft? Ja, die meinten aber, das käme dadurch gewesen, dass ich halt die Pille genommen hatte. Und dadurch ist das, die haben mir das da so kompliziert erklärt, die haben ja so komplizierte Wörter dafür. Und ja, aber man wird doch dicker. Ich bin stabil. Achso, du bist stabil und dachtest, ja, ich habe halt ein bisschen zugelegt. Genau. Ach so. Mein Hausarzt, ich war bei meinem Hausarzt und er meinte so, ich hätte eine Magen- und Darmgrippe. Ja, und da bin ich dann halt zu meiner Ärztin gegangen, die musste ich wechseln, weil ich mit der alten Frauenärztin halt Probleme hatte. Ja. Ja, und dann sagte sie mir, dann guckte sie so ganz komisch und grinste. Und ich so, was ist denn jetzt los? Und dann meinte sie, ja, wussten Sie, dass Sie Ende 7., Anfang 8. Monat sind? Ich so, ups, okay. Das war jetzt bei dem ersten Kind. Genau, und bei dem zweiten, das war gar nicht lebensfähig. Habe ich hinterher auch erst erfahren von der Frauenärztin. War das Kind dann schon, ohne dass du überhaupt wusstest, dass du ein Kind in dir trägst, schon länger in dir tot? Weiß man das? Ja, das war wohl schon 2 Wochen schon tot gewesen. Und es hat sich dann jetzt, das ging dann auf einen Schlag dann halt los und es war halt sehr traurig halt, ne? Ist klar, weil die kleine Maus, die war ja Ja, das war nicht so schön. Diese schlimme Szene da im Krankenhaus, die du gerade beschrieben hast, mit dem Behältnis und alles drum und dran. Warst du da alleine im Krankenhaus? Ich war alleine, weil ich wohne mit meinem Ex-Freund zusammen. Mhm. Und der war halt zu Hause, weil das halt schon abends war und die haben auch kein Auto und deswegen ist er zu Hause geblieben. Mhm. Ja, und ich war dann halt ganz alleine im Krankenhaus. Hat dich denn im Krankenhaus, hat sich da irgendjemand um dich gekümmert? Die haben mich operiert, haben mich ins Zimmer gelegt, haben mal eben geguckt, ob es mir nach der OP gut ging, ob ich irgendwie Schmerzen habe, und dann sind sie wieder gegangen. Also und einen anderen Tag haben sie mich dann direkt wieder entlassen. Was haben die genau operiert? Die haben mir diese Ausschabung gemacht, weil weil da halt ja die Reste noch mit drinne waren. Mhm. Und nach der Ausschabung habe ich dann halt 2 Wochen noch. Man sagte mir, es dauerte 3 Tage, bis die Blutung aufgehört hätte. Mhm. Und ich hatte es aber 2 Wochen später immer noch. Mhm. Und da habe ich natürlich auch Angst bekommen, habe gesagt, okay, was ist jetzt da los, ne? Mhm. Hoch wieder ins Krankenhaus. Ja, und dann haben sie festgestellt, dass da halt noch was, dass da noch irgendwie noch Reste drinnen sind. Obwohl sie schon die Ausschabung gemacht hatten. Ja. Ja, und da musste ich dann das 2. Mal dann noch mal, ne? Und da die, also, Das Kind, das du verloren hast, ist das beigesetzt worden? Oder was habt ihr damit gemacht? Also wir haben das Problem, also ich bekomme Grundsicherung, weil ich halt behindert bin. Mhm. Ja. Mhm. Und das Krankenhaus hat dann eine Spezialstelle, wo dann Kinder anonym beerdigt werden. Das ist auch hier bei uns in der Nähe. Mhm. Und dann werden, das ist ein Sammelgrab, nennen wir das hier da bei uns. Aber wo das jetzt genau ist, das wissen wir halt nicht. Warst du denn? Gab es diese Beerdigung schon? Ich konnte ja nicht, weil ich ja da, ich konnte da einfach nicht hoch. Ich meine, es ist so lange her. Eigentlich muss sie ja, es war ja im Mai vorigen Jahres. Deswegen, sie ist schon beerdigt, nur ich schaffe es halt nicht, weil ich bin so der Nerven dadurch auch so durcheinander auch. Mhm. Und dieses diesen kleinen Körper dann da so zu sehen, also in diesem Gefäß, das ist, das finde ich wirklich auch unvorstellbar. Eine große Zumutung, dass man das so, dass man dich da so behandelt hat, dass man das da auf dein Bett gestellt hat, dass man, dass da kein Psychologe zu dir gekommen ist oder ein einfühlsamer Arzt, der sich um dich gekümmert hat. Das kann ich sehr gut verstehen, dass dir das so nachgeht und dass also du. Also ganz, Domian, ich sag dir so, wie es ist, also diese Ärztin, Entschuldigung, die Ärztin, die da war, die war sehr, sehr unfreundlich auch. Mhm. Also da habe ich mir auch gedacht, meine Güte. Mhm. Ich denke, so können wir nicht mit Patienten umgehen, ne? Also Katrin, ich finde, dass du ganz dringend dir eine Hilfe holen musst von draußen, damit du die Bilder aus dem Kopf kriegst. Ja, also ich sehe, das ist das Schlimme dabei, diese Bilder, die kann man, ich habe auch mit keinem von meiner Familie, wo ich halt auch mal mit reden konnte oder was, gar nichts. Also das Feld ist komplett verrüttet. Wir werden dir jetzt mal ein paar Sachen raussuchen und ein paar Adressen und Anlaufstellen, wohin du dich wenden kannst, um da eine Beratung zu finden. Einverstanden? Ja, gerne, Domian. Das machen wir jetzt sehr gerne für dich, Katrin. Dafür bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder bei dir. Das tut mir sehr leid, was dir passiert ist und ich hoffe, dass es dann demnächst besser gehen wird. Dankeschön, Domian. Und ich danke euch auch für dir nochmal, dass du für dein Autogramm. Ja, sehr gerne. Ich habe das Autogramm gekriegt gehabt, weil ich habe dieses Jahr schon oft versucht, bei euch durchzukommen. Ja. War 2-mal in der Warteschleife und heute hat es Gott sei Dank geklappt. Sehr gut, das freut mich sehr. Ich drücke dir sehr die Daumen. Katrin, du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Alles gleich. Tschüss. Danke dir, Domian. Ciao. Tschüss. Ciao. Nochmal ganz rasch unser Thema nächste Woche. Morgen. Unser Thema morgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema auf offener Straße. Und ich möchte gerne mit euch darüber sprechen, was ihr auf offener Straße schon erlebt habt. Unglücke, vielleicht ein Verbrechen, vielleicht irgendwelche gewollt oder ungewollt, irgendwelche sexuellen Sachen. Vielleicht arbeitet ihr auf der Straße. Was ist euch auf offener Straße schon an an skurrilen, an verrückten oder auch an traurigen und dramatischen Dingen passiert. Ihr könnt gerne mailen unter domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen oder auch gerne während der Sendung zwischen 1 Uhr und 2 Uhr. Hier ist Martin. Martin ist 33. Guten Morgen, Martin. Guten Morgen. Hallo Martin, und was geht's bei dir? Mein bester Freund oder ehemals bester Freund, jetzt wird sich das noch herausstellen, wie sich das entwickelt. Der hat mir letztes Jahr im Mai gesteckt, er sei schwul. Mhm. Das hat mich schon mal verwundert. Dann habe ich mich schon gefragt, dass ich das nicht früher gemerkt habe halt. Und dann meinte er aber auch als Attribut, er steht auf Jüngere. Habe ich mir nichts bei gedacht. So. Kurze Zwischenfrage, wie lange seid ihr schon gute Freunde? Seitdem wir 13, 14 sind. 14, ah ja, okay. Und ja. Hattest du nichts so mitbekommen, dass er... Ja, der ist zwischendurch in der Jugendhilfe gewesen und war weg. Und dann haben wir uns auch 2-3 Jahre nicht gesehen. Ach so. Aber doch, so in den 20ern hatten wir eigentlich sehr viel Kontakt. Und hatte er denn auch immer wieder Frauengeschichten am Laufen? Ja, aber so wirklich alle 2 Jahre mal. Und da waren die glücklich damit, ne? Aber ein ganz hübscher halt. So, und dann hat er dir gesagt, dass er steht auf Männer, aber auf ganz junge Männer. Genau. Was heißt ganz jung? Ja, jetzt im Nachhinein weiß ich es halt, ne? So zwischen 8 und 12. Ach du lieber Gott, er steht nicht auf junge Männer, er steht auf Kinder, er ist Pädophil. Genau. Das ist ja ein Schlag. Dein bester Freund ist pädophil. Ja, genau. Und versucht mich zu manipulieren vor kurzem, dass er doch Sexmentor sei und dass es den Kindern überhaupt nicht geschadet hätte und solche Sachen. Moment. Er hatte schon Sex mit so Kindern, mit so jungen Menschen. Ja, weißt du, Domian, das ist so eine Sache. Ich war letztens noch bei der Polizei und habe Hinweis gemacht, weil ich von Sachen weiß, die er mir erzählt hat. Und ich kann das für mich nicht, behalten. Ich kann das nicht, ich kenne auch einen Jungen, der ist auch verurteilt worden, jetzt in 17 Fällen. In 17 Fällen? Ja, ein Junge, den ich kenne, hat ihn angezeigt mit der Mutter. Die Mutter kenne ich auch sehr gut. Mhm. Ich kenne den Jungen, seitdem er 2 ist. Ja. Und jetzt ist der Junge 13 ungefähr. Zu was ist dein Freund verurteilt worden? 17 Fälle und 1500 Kinderpornodateien zu 3 Jahren, 10 Monaten. Ja. Ist aber jetzt in Berufung gegangen und der Junge muss man mal aussagen. Hast du Kontakt mit diesem Mann, den du mal deinen Freund genannt hast? Nein, seit kurz vor Weihnachten nicht mehr. Aber du bist ja nicht so ganz sicher, ob du ihn noch deinen Freund nennst? Nein, er war immer für mich da. Mir gruselt's. Ich habe mich ein Leben lang gefragt, seitdem wir erwachsen sind, warum mein Kollege so ein Kindermagnet ist. Wir waren Anfang Dezember zusammen in der Stadt und haben uns an der Bushaltestelle gestellt, 10 Meter von der Familie entfernt. Und da kamen diese 2 Jungs, knapp 10 Jahre alt, von selbst und haben sich zwischen mich und ihm gestellt und haben ihn angesprochen. Was sagt er? Welche Haltung hat er denn zu seiner Sexualität? Er sei jetzt letzten Endes Opfer der Gesellschaft. Er hätte nichts Unrechtes getan, er hätte kein Kind gezwungen oder irgendwie. Und er versucht mich einzulullen und das hat mich dann halt irgendwie... Aber er hat diese Kinder... Weil ich so überwältigt bin, habe ich mich da schon wieder ein bisschen einlullen lassen. Dann nach 2-3 Tagen habe ich ihm ein bisschen Paroli geboten. Aber er hat, um es nochmal ganz klarzustellen, er hat Sex mit diesen ganz jungen Kindern gehabt. Ja. Ganz schlimm. Was gibt es da eigentlich noch zu reden? Also, wenn ich an der Stelle wäre, wäre die Sache aber sonnenklar. Dieser Mann würde nie wieder mein Freund. Und ich hätte auch überhaupt kein Interesse an diesem Mann, mit diesem Mann weiter zu beschäftigen, wenn er eine solche Haltung... Ich habe seit einigen Wochen, ich habe mir das ein paar Monate angeguckt, ich habe mich da herangetastet. Mhm. weil ich so überwältigt war. Ne? Das andere, der andere Fall wäre, wenn er sich selbst sehr selbstkritisch sehen würde und sagen würde, ich kann nicht anders, aber ich möchte, dass ich therapiert werde und so weiter. Hat er teilweise auch, aber diese demütige Kiste fährt er gar kein Stück. Ne? Also eher so eine selbstgefällige. Ja, ja, genau. Ich fahre auch noch nach Asien und also solche Sachen. Ne? Martin, es ist die Sendung gleich vorbei. Das tut mir leid. Aber ich habe es dir eigentlich gesagt, was ich dazu sagen kann. Ich bin auch recht klar. Nur ich habe da auch lange Zeit überlegt, ob ich bei euch anrufe oder nicht. Wir rufen dich gleich nochmal zurück, Martin. Dann ist es jetzt nicht zu abrupt. Du legst bitte auf, wir melden uns nochmal. Alles klar. Okay, tschüss. In der Technik heute Nacht Andreas Fulford und wir sind morgen wieder da mit dem Thema auf der Straße passiert. Gute Nacht, bis morgen. Tschüss.